Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Leben in Düsseldorf. Das Magazin für alle Menschen in der Landeshauptstadt. Aktuell, bürgernah. Hilfreich, informativ. Anregend und unterhaltsam. Aus der Radiowerkstatt im ASG Bildungsforum. Ausgewählt und präsentiert von Annette Florin, Peter Schwarz, Christine Langer und Hartmut Mühlen. Am Jahresanfang steht einiges im Zeichen der Erneuerung. Sei es bei Pflanze, Tier oder Mensch. Und nachdem die Menschen an Karneval noch einmal allen Sinnen gefrönt haben, kehrt mit dem Aschermittwoch im christlichen Glauben das Karge, die Enthaltsamkeit ein. Die Fastenzeit bis Karsamstag währt 40 Tage. Aber auch im Weltlichen gewinnt das Fasten, vom Klimafasten bis hin zum Fernsehfasten, also den Verzicht auf die Lieblingssendung oder den Sonntagabendkrimi, immer mehr an Bedeutung. Das Heilfasten wiederum ist eine geeignete Methode, um das Bindegewebe von Abfallprodukten des Stoffwechsels zu reinigen. Der Säure-Basen-Haushalt wird reguliert und ab dem Verzicht auf Nahrung spielen Obst- und Gemüsesäfte, Wasser und Tees eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Heilpraktiker raten zudem zu homöopathischen Arzneimitteln. Abzunehmen ist ein verbreiteter Wunsch, aber beim Fasten, egal welcher Art, geht es auch um eine Rückbesinnung auf das, was im Leben grundsätzlich notwendig ist. Für die Redaktion von Leben in Düsseldorf war das ein Grund, einmal nachzufragen, wie es in unterschiedlichen Religionen um das Fasten steht. Wir sprachen mit Muslimen und Juden, Mitgliedern einer afrikanischen Gemeinde in Düsseldorf und einer Heilpraktikerin. Vielleicht überlegen auch Sie, liebe Hörer, in der Zeit bis Ostern etwas in Ihrer Ernährung oder in Ihren Alltagsgewohnheiten umzustellen. Lassen Sie sich inspirieren. Am Mikrofon ist Jan Stengen. Ich begleite Sie heute durch die Sendung. Bei der Musik habe ich Titel zum Träumen und Abtauchen ausgewählt. Hasan Özcan ist Vorsitzender des Muslimischen Jugendbundes in Oberbilk. Er kam 1975 als dreijähriges Kind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland. Er ist Diplomkaufmann, verheiratet und hat ein Kind von 6 Jahren. Mein Kollege Hartmut Mühlen hat ihn zum Fastenmonat Ramadan befragt. Herr Özcan, im Mai beginnt der nächste Ramadan. Freuen Sie sich darauf? Auf jeden Fall, weil es eine besondere Zeit für uns ist. Was ist das Besondere da? Dass man aus dem Alltag rauskommt und in sich ein bisschen kehrt und sich für sich dann selber einige Sachen anders erlebt. Wie sieht so ein Fastentag aus? Fastentag ist ganz einfach. Man fastet mit Morgendämmerung und beendet das Fasten mit Abenddämmerung. Sie stehen morgens auf, wann immer das ist. Beginnen Sie den Tag mit dem Fasten gleich? Wir stehen auf und Glas Wasser trinken. Man kann ein bisschen Frühstück machen. Und dann, ja, mit dem ersten Gebet fängt es schon an. Und dann isst man gar nichts mehr und trinkt man gar nichts mehr und wartet man ab, was passiert im Tag. Was kann denn passieren? Dass man ein bisschen erschöpfter wird natürlich. Man ist etwas gelassener, man ist etwas ruhiger. Aber natürlich, im Sommerzeit haben wir 16, 17 Stunden Fastenzeit. Das hört sich viel an, aber man erkennt, was ein Mensch leisten kann, wenn es will. Und genau dafür soll es auch dienen, dass man eigene Grenzen sieht, wie stark man eigentlich ist. So Mittagszeit hat man so ein bisschen Knick, so vielleicht, dass der Magen ein bisschen knurrt. Aber wenn man diese 10 Minuten überstanden hat, dann vergisst man das. Manchmal kommt das Fastenbrechenzeit und man hört gar nicht auf. Also man hört schon auf, aber man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt viel essen muss, weil der Magen auch so etwas kleiner geworden ist. Halten sich alle, die sich als Muslim verstehen, an diese strenge Regel? Es ist ein Gebot, aber ob man das annimmt und wie man das annimmt, ist es jedermanns Sache. Religion ist ein Weg zu sich selber und zum Schöpfer. Und den Weg sollte dann jeder selber dann entscheiden, wie er das möchte. Vielleicht fastet einer nicht, aber dafür hat er andere schöne Sachen. Welche zum Beispiel? Dass er ganz ehrlich ist, dass er geradlinig ist, dass man ihm trauen kann. Und das ist auch genau die Sache. Einfach nur hungern ist nicht Fasten, sondern dass man da zu sich kehrt und sagt, was ist im Leben wichtig, was ist das Wesentliche. Kommen wir nochmal zu dem einzelnen Fastentag zurück. Am Abend nach der Dämmerung, nach Eintritt der Dämmerung, dürfen Sie wieder essen. An dem Tag. Und am nächsten Morgen beginnt wieder das Fasten. Genau. Das Essen danach, am Abend, kann man sich ja jetzt mehr oder weniger ausgiebig vorstellen. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Eigentlich braucht man nicht viel. Aber man hat Sehnsucht, weil man den ganzen Tag gefastet hat, sehr viel zu essen. Eine Suppe, leichtes Essen, natürlich viel trinken, bringt viel. Und das reicht eigentlich. Meiner Erfahrung nach, je weniger man isst, desto besser fastet man. Je mehr man isst, desto mehr Hunger bekommt man. Müssen alle fasten? Kinder, kranke Menschen? Kinder müssen nicht. Die können Kinderfasten machen bis Mittag, bis Nachmittag, solange die Lust haben. Ältere Menschen würde ich nicht sagen, es gibt gesunde Menschen, die fasten. Wenn der Gesundheit gefährdet ist, dann fastet man nicht. Weil dann ist Fasten auch Sünde. Gibt es sonst bestimmte Aktivitäten, die in diesem Fastenmonat begonnen werden oder die besonders gepflegt werden? Die Intensivierung, dass man Buch des Schöpfers liest, also in unserem Fall den Koran, dass man einige Gebete dazu nimmt, dass man viel nachdenkt, in sich kehrt, das sind so sehr intensive Sachen. Besonderheit, dass man nach dem Fastenbrechen ein besonderes Gebet hat, wie 5-mal am Tag beten, also gleiche Form, aber etwas mehr, also es besteht aus 20 Einheiten, würde ich sagen, dass man das mitmacht. Dieses gemeinsame, gesellige Zusammenkommen, wenn es auch nachts Uhr, Nacht ist, es ist ein anderes Gefühl. Man hat natürlich schlaflose Nächte, weil man sehr kurze Nächte hat im Sommer. Aber das Ganze, man ist vielleicht körperlich etwas müder, aber geistig schon fitter. Wenn Sie bei der Arbeit körperlich müde sind und vielleicht dann nicht unbedingt die Leistung bringen können, die von Ihnen erwartet wird, nimmt Ihr Arbeitgeber darauf Rücksicht? Natürlich merkt man, dass der Körper nicht die gleiche Leistung bringt. Da kann man nur auf den Arbeitgeber hoffen, dass er ein bisschen, wie sagt man das? Rücksicht nimmt. Rücksicht nimmt, dankeschön. Im Christentum gibt es ja den Ausdruck wie neu geboren. Ja, Jesus hat das gelegentlich zu Menschen gesagt. Ja, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr euch erleben wie neu geboren. Ist das vergleichbar? Es ist vergleichbar, es ist nur ein Teil. Im Glauben ist es auch so, dass der Schöpfer jeden Tag, jede Sekunde etwas neu auf die Welt bringt. Und wir bringen das auch. Aber im Alltag vergessen wir das. Im Alltag gehen wir blind durch die Straßen, sodass wir diese Neue jeden Tag nicht erleben. Es ist zu viel Schnickschnacke auf der Straße. Und diese Fastenzeit blendet das Ganze aus und man ist zwangsweise natürlich in sich gekehrt, sodass man das erlebt, was passiert. Neugeboren finde ich schön. Das war der Vorsitzende des muslimischen Jugendbundes Hasan Özcan im Gespräch mit Hartmut Mühlen. TV breaks and movies dreams, it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. Tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. Nach der Martinsgans, dem Weihnachtsbraten oder dem Silvesterkarpfen und erst recht nach den Genüssen an Karneval wollen viele Menschen fasten, um abzunehmen. Ein paar lästige Pfunde zu verlieren, das ist jedoch nicht der eigentliche Sinn des Fastens, sondern allenfalls ein angenehmer Begleiteffekt. 6 Fastentage gibt es beim Heilfasten. Dazu kommt noch der Einstieg, das Vorfasten, 2 Entlastungstage, an denen bereits auf Fleisch, Wurst oder Käse verzichtet wird. Ich habe mit Heilpraktikerin Marita Pütz aus Leichlingen gesprochen. Sie hat in einem kleinen bergischen Städtchen eine Praxis und bietet begleitetes Fasten in der Gruppe an. Frau Pütz, Sie bieten nach Aschermittwoch Heilfasten an. Aus welcher Motivation kommen die Teilnehmer? Die Teilnehmer wissen, dass man mit dem Heilfasten seinen Körper reinigen kann und man sich danach energiereicher und wohler wieder fühlt. Und das sind die Hauptbeweggründe. Manche allerdings kommen auch, um das Heilfasten als Startschuss zu nutzen, um anschließend ihr Verhalten und vor allen Dingen ihre Ernährung zu verändern. Was nehmen Sie während der Woche zu sich? Hauptsächlich Säfte. Circa pro Tag 1/2 Liter Gemüsesaft, 1/2 Liter Obstsaft, 1/2 Liter Brühe und 2 Liter Wasser oder Tee. Worauf legen Sie bei der Begleitung besonderen Wert? Ich als Heilpraktikerin lege besonderen Wert darauf, dass das Fasten, also dass die Zeit des Nicht-Essens, begleitet wird durch eine Entsäuerung und eine Entgiftung. Denn in dieser Zeit wird sehr viel, natürlich unsere Giftstoffe frei, das wollen wir ja letzten Endes auch erreichen, aber wir müssen dafür sorgen, dass diese Giftstoffe abgefangen werden werden und durch ein sogenanntes Taxi auch tatsächlich aus dem Körper ausgeleitet werden. Nur dadurch kann ich gewährleisten, dass ich mich sowohl in dieser Woche als auch anschließend deutlich erfrischt und erholter fühle und energiereicher bin. Ist das Taxi jetzt allein Flüssigkeit oder haben Sie da noch andere Beförderungsmittel? Da haben wir noch andere Beförderungsmittel. Wir als Heilpraktiker greifen da gerne natürlich auf homöopathische Mittel zurück in Tropfenform, die dann als ganze Tagesdosis zum Beispiel in eine Literflasche Wasser gegeben werden, die über den Tag verteilt leer getrunken wird. Was sind die medizinischen Aspekte? Was passiert mit dem Körper während des Fastens? Der Körper reinigt sich. Das heißt, in den Fettzellen, die der Körper angelegt hat, deponiert er Giftstoffe, die er nicht über Niere und Darm ausleiten konnte. Diese Fettzellen öffnen sich, die Giftstoffe werden frei und werden ausgeleitet. Zusätzlich erreichen wir eine Reinigung des Bindegewebes, sodass nach der Fastenwoche die Körperzellen besser an der Ver- und Entsorgung angeschlossen sind. Worauf muss man besonders achten? Auch hier ist zu beachten, dass man auf jeden Fall mindestens einmal zu Beginn des Fastens den Darm komplett reinigt, besser zweimal, also in der Mitte der Fastenwoche noch einmal, dass man ausreichend trinkt und sich zumindest vielleicht über ein Multivitaminpräparat damit versorgt, dass freie Radikale und Giftstoffe über die Vitamine A, C, E, Selen und Zink abgefangen werden. Sie sagen, dass es möglich ist, Berufstätigkeit, Versorgung der Familie und Sport unverändert fortzusetzen. Ist man so belastbar und konzentrationsfähig wie sonst auch? Auf jeden Fall. Die Fastenteilnehmer stellen immer wieder fest, dass sie während dieser Woche sogar eine Zunahme an Energie erleben. Wir hatten einen Teilnehmer, der hat in dieser Woche sein Haus von außen komplett abgewaschen. Er war am Anfang sehr skeptisch, aber er hat es doch geschafft. Was geschieht mental? Mental setzt man sich auch in dieser Zeit mit seiner Seele ein bisschen auseinander. Es ist durchaus möglich, dass alte Gefühle, eventuell Verletzungen, Trauer, auch nochmal an die Oberfläche kommen. Und wenn man das im Vorfeld weiß, und wir machen unsere Teilnehmer darauf aufmerksam, dann sollte man sich diese Zeit nehmen, diese Gefühle auch nochmal anzusehen und die Chance nutzen, das endgültig für sich zu verarbeiten. Sie sprechen von einer Erholung von den täglichen Reizüberflutungen. Warum bietet sich gerade das Fasten dazu an? Weil wir im Fasten nicht nur die Nahrung verringern, beziehungsweise die Nahrung nicht zu uns nehmen, sondern auch in dieser Zeit uns bewusster auf uns selber konzentrieren können und dies auch tun sollten. Das heißt auch eben dann mal Fernsehen abschalten, Radio auch mal auslassen, auch wenn es hier ein Radiobeitrag ist. Aber wir sollten auch die Seele ein bisschen der Reinigung unterziehen und uns da ein bisschen drauf konzentrieren. Abschließende Frage. Es gibt ja Teilnehmer, die schon Wiederholungstäter sind. Was gibt es da für eine Resonanz? Was sagen diese Teilnehmer? Also von denen, die natürlich wiederkommen, höre ich, dass sie es sehr genossen haben, im vergangenen Jahr diese Woche durchgeführt zu haben. Sie freuen sich förmlich darauf, das wiederholen zu können. Und sind nach wie vor begeistert über die Erfahrung, die sie gemacht haben und vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeit dieser Fastenwoche. Das war Heilpraktikerin Marita Pütz, die aus ihrer Praxis des begleitenden Fastens berichtete. In der jüdischen Religion hat der freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken eine lange Tradition. Warum, wann und wie gefastet wird, darüber hat sich mein Kollege Peter Schwarz mit Farina Marx unterhalten, die am Institut für jüdische Studien der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf forscht und lehrt. Frau Marx, welche Bedeutung hat das Fasten im Judentum? Ich glaube, man muss ein bisschen in der Geschichte des Judentums spazieren gehen, um mal zu schauen, wie auch die Entwicklung des Fastens ihren Lauf genommen hat. Und wir wissen bereits aus der Bibel, da finden wir die ersten ursprünglichen Belege fürs Fasten, dass wir da im Grunde genommen drei Gründe fürs Fasten haben. Zum einen mal so eine spirituelle Vorbereitung in einer Art und Weise, um an einem heiligen Mahl teilhaben zu dürfen oder an einer Zeremonie teilhaben zu dürfen. Ansonsten hat man das auch benutzt als eine Methode, man sagt, um einen geeigneten Zustand zu bringen und Gott näher zu kommen. Das ist eine Theorie. Und die dritte, die belegt ist und auch die ist, für die das Fasten am meisten steht, ist, dass Fasten benutzt wurde, um Buße zu tun, um für Vergebung zu bitten, immer natürlich gerichtet an Gott und um dafür zu bitten, neue Vitalität für den Körper zu bringen in Zeiten zum Beispiel von Unfruchtbarkeit. Das war so einer der großen Punkte, die wir zu biblischen Zeiten finden. Heutzutage ist das Fasten, wird sicherlich auch noch für solche Zwecke benutzt. Wir haben aber in der Hauptsache für das Fasten im Judentum heute Gründe der rituellen Reinigung. Und letztlich ein großer Punkt, warum heute auch noch gefastet wird, ist zum Gedenken an Katastrophen, die in der Vergangenheit liegen, um letztlich den Schmerz auch nachzufühlen und diesen Trauerakt zu begehen in Gedenken an bestimmte Ereignisse. Welche Anlässe zum Fasten hat es denn gegeben in der jüdischen Tradition, die bis heute gepflegt wird? Es gibt drei Gruppen von Anlässen. Es gibt einmal Anlässe, historische Anlässe, die biblisch belegt sind, beispielsweise die Zerstörung beider Tempel. Das ist vielleicht bekannt, dass man zwei Jerusalemer Tempel hatte, die beide zerstört wurden. Das ist belegt, dass beide am sogenannten 9. Av, Av der Monat, 9. Av, zerstört wurden und das so als der Trauertag begangen wird. Dann wohl der größte und höchste jüdische Feiertag, den wir haben, ist Yom Kippur. Der Versöhnungstag wird in deutscher Sprache häufig übersetzt. Das ist auch der Tag, an dem auch mit am strengsten gefastet wird. Das sind die biblisch belegten Tage und wir haben noch andere Fastentage aus biblischer Zeit. Wie wird dann gefastet? Auch das ist unterschiedlich. Wie ich schon sagte, an Yom Kippur und am 9. Av, die beiden Tage gelten auch bis heute noch als die strengsten Fastentage. Das sind wirklich Tage, vor allem Yom Kippur, an dem man von einem 24-stündigen Fasten spricht. Das ist schon das längste Fasten, was sie im Judentum haben. Also es ist belegt, auch aus talmudischen, aus rechtlichen Schriften, die wir haben, dass das Fasten nicht über 25 Stunden gehen darf. 24 Stunden in dem Fall, also ein kompletter Tag, der gefastet wird. An Yom Kippur wird das Fasten begonnen am Abend mit Sonnenuntergang des Vorabends von Yom Kippur sozusagen und endet dann mit dem Nachteinbruch des nächsten Tages. Und Fasten heißt dann, man darf weder Flüssiges noch Festes zu sich nehmen, also überhaupt keine Nahrung. Genau, am Yom Kippur ist es so, dass weder gegessen noch getrunken wird für diesen Zeitraum. Es gibt andere Tage, wie beispielsweise das Esther-Fasten vor Purim. Da wird nicht 24 Stunden gefastet, da wird nur von am Tage gefastet, also in dem Zeitraum, an dem Licht ist. Und da gibt es andere Tage, an denen beispielsweise auch nur partiell auf Dinge verzichtet wird, wie dass kein Fleisch gegessen wird, dass beispielsweise die 7 Tage vor Pessach, an denen nichts Gesäuertes gegessen wird. So ein solches Fasten gibt es auch. Es gibt eine sehr reichhaltige Fastentradition dann im Judentum. Ja. Verschiedenste Formen des Fastens, genau. Verschiedene Anlässe. Genau. Über das Jahr verteilt. Richtig. Wir haben im biblischen Text 2 Begrifflichkeiten, die fürs Fasten belegt sind. Einmal das Wort Zum, was, ja, wenn Sie das in einem biblischen Wörterbuch nachschauen, als Fasten übersetzt wird und bezeichnet wohl das Auslassen von Essen und Trinken. Und dann gibt es noch einen anderen Begriff, der heißt Ina Nefesh. Das würde übersetzt so viel bedeuten wie den Körper plagen oder heimsuchen auch irgendwo. Und das kann durchaus Essen und Trinken, den Verzicht auf Essen und Trinken einschließen, aber geht noch ein Stück weiter, dass man zum Beispiel auf verzichtet, sich zu waschen, dass man auf dem Boden schläft, dass man die Kleidung sich einfach nur in einfache Sackkleidung, wie man sagt, kleidet und solche weiteren rituellen Dinge, die dann gemacht werden, um Buße zu tun letztlich auch, ja. Ist das Fasten im Judentum ein Gemeinschaftserlebnis oder ist das eher ein individueller Akt, wie es im Christentum ja doch eher verbreitet ist? Also auch da sicherlich an den Tagen wie Yom Kippur, 9. Av beispielsweise, diese Tage, ist es sicherlich auch eine gemeinschaftliche Handlung, in der das Fasten begleitet ist vom Beten, in der das Fasten begleitet ist von dem Rezitieren von bestimmten Schriften und Ritualen. Dann gibt es aber auch durchaus noch ein individuelles Fasten, was beispielsweise an Tagen geschieht. Das bezeichnet man dann als sogenanntes persönliches Fasten. Beispielsweise an dem Todestag der Eltern, auch an dem Todestag in früheren Zeiten des wichtigen Lehrers, den man hatte, wird individuell dann gefastet. An dem Hochzeitstag der Ehepaare bis zur Zeremonie wird gefastet. Das sind individuelle Tage, die dann einzelne Personen oder einzelne Paare betreffen. Aber an den Feiertagen, die festgelegt sind, an denen gefastet wird, kann das durchaus als gemeinschaftliches Ereignis gesehen werden. Das war Farina Marx, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für jüdische Studien der Universität Düsseldorf, im Gespräch mit Peter Schwarz. My heart. buried in dust. Free me. Welche Bedeutung hat das Fasten für afrikanische Christen? Wie sieht ein Fastentag für sie aus? In Düsseldorf gibt es eine Gemeinde afrikanischer Christen. Meine Kollegin Witne Anita Koopmann hat mit Elder Isaac gesprochen. Welche Bedeutung hat das Fasten für afrikanische Christen? Wie sieht ein Fastentag bei ihnen aus? Unter den ghanaischen Christen in der Pfingstkirche hat das Fasten eine große Bedeutung. Warum sie gemeinsam oder mal gerne individuell fasten und vor allem bestimmte Uhrzeiten dafür einhalten, hat meine Kollegin Witne Anita Koopmann erfahren. Sie hat dazu den Ältesten in der Gemeinde, Isaac Frimpong aus der Pfingstkirche Pentecost International Worship Center in Düsseldorf befragt. Elder Isaac Frimpong kommt aus Ghana. In der Oberbilker Pfingstkirche Church of Pentecost ist er Jugendleiter der englischen Versammlung für alles zuständig. Auch das Fasten der Gemeindemitglieder hat er im Blick. Denn ihm ist wichtig, dass beim Nahrungsverzicht jeder auch auf ein gesundes Körpergefühl achtet. Das heißt, es gibt Leute, sie sind richtig stark im Glauben, sie sind richtig stark im Geiste. Solche Leute machen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ohne Essen, ohne Getränke. Die kennen sich aus mit ihrem Körper, was sie ihr Körper brauchen oder was der Körper braucht. Und es gibt einige Leute, die können von 6 Uhr bis 6 Uhr nicht fasten. Für dieses vielleicht 6 Uhr bis 3 Uhr nachmittags sinnvoll mit Wasser oder mit kleinen Flüssigkeiten im Körper, weil das ist auch gesundheitlich in Ordnung, dass man ab und zu mal Wasser trinkt. Also die Uhrzeiten macht jeder für sich selbst, wie stark und wie stark der Körper ist und wie stark man im Glaube ist. Auch was man isst, legt keiner fest. Beliebt ist in Ghana der Brei Koko aus Hirsemehl und pikanten Gewürzen. Einige mögen ein paar Früchte zu nehmen am Ende des Tages oder am Ende des Fastens. Einige nehmen etwas Flüssigkeit. Es gibt ja bei uns in Afrika gibt's ja Brei, genau, nennt man Koko, das ist Brei. Es gibt Leute, die mögen einfach nur harte Sachen zu nehmen. Das heißt, nach dem Fasten direkt etwas Hartes, Suppe mit Kartoffelpüree, solche Sachen. Und das ist nicht irgendein Kartoffelpüree. Fufu bezeichnet in der schwarzafrikanischen Küche einen festen Brei aus Maniok oder der Yamswurzel und Kochbananen. In den charismatischen Kirchen, und dazu gehört die Pfingstkirche, steht die Zeit des Fastens nicht im festen Terminkalender. Wann es soweit ist, sagt der Pastor. Wenn ein Pastor kommt oder der geistliche Leiter kommt und sagt, ja, ab nächster Woche wird gefastet, dann haben wir alle dran zu halten, weil wir daran glauben, dass die Person tatsächlich die Stimme Gottes hört. Wie in allen Religionen dient das Fasten nicht nur der körperlichen Reinigung, sondern auch der Geist wird angesprochen. Und wir halten unsere Geister fit, indem wir fasten. Das ist eine geistliche Übung. Die Kirche gibt vielen Ghanaern einen wichtigen sozialen und spirituellen Raum. Man stützt sich mental. Und es kann durchaus sein, dass Freunde sich zusammentun, um mit dem Fasten die Probleme und Sorgen, die einen aus der Gemeinde hat, damit gemeinsam in den Blick zu nehmen. In Düsseldorf gibt es zahlreiche Gemeinden, wie Isaac Frimpong erklärt. Also bei uns zum Beispiel, wir heißen der Church of Pentecost. Wir sind in Düsseldorf. Und wir sind auch fast bundesweit vertreten. Ja, was machen die Mitglieder? Einige sind im Chor tätig, einige sind im Finanzbereich tätig, einige sind im Medien. Neben der Church of Pentecost gibt es ja auch andere Gemeinden, afrikanische Gemeinden. Ja, so es gibt ja Resurrection Power, es gibt ja All Nations, es gibt ja Roman Catholic gibt es ja auch, es gibt Baptist, verschiedene Kirchen. Isaac Frimpong sieht im Fasten auch die Chance, sich auf die persönlichen Stärken zu besinnen, aber... Ohne Ziel geht das nicht. Genau. Du musst irgendwas im Fokus haben, okay, deswegen faste ich, ja. Und einige Leute fasten, um Stärke zu bekommen, geistliche Stärke zu bekommen. Und einige Leute fasten, um ihr Durchbruch zu erlangen. Allein Hunger zu schieben, das wäre nach Ansicht des Ghanas aber viel zu einfach. Für ihn spielt Gott eine große Rolle und deswegen ist für ihn das Fasten immer etwas Besonderes. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass Fasten alleine nicht ausreicht, sondern Fasten und Gebet. Weil wenn man fastet, ohne zu beten, ist es wie ein Diät. Man ist auf Diät oder man ist auf Hungerstreik. Geht ja nicht. Das heißt, Fasten muss immer mit Gebet in zusammenhängen. Fasten muss immer mit dem Wort Gottes zusammenhängen, sonst bringt einem gar nichts. Das war Elder Isaac aus der afrikanischen Gemeinde in Düsseldorf. Of you, I'm running out of reasons to cry. When the friends are gone, when the party's over. Unsere Kulturtipps. Die Lectio Divina ist eine sehr alte Form der Schriftlesung aus der Tradition der Mönche. Sie geht von betrachtenden Hören und Lesen der Bibel ins Gebet über und gewinnt daraus Impulse für das eigene Leben. Die Abende beziehen sich auf Bibelstellen, die die Liturgie der Fastenzeit prägen und dazu einladen, neu auf Gott zu warten und ihm einen Weg zu bahnen. Irmgard Pöstges begleitet dabei am Dienstag, 20. Februar um 19.30 Uhr im Maxhaus an der Schulstraße 11. Eine Anmeldung ist erforderlich unter kontakt@maxhaus.de. Hiermit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung Leben in Düsseldorf, in der wir über das Fasten in unterschiedlichen Religionen berichtet haben. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen und vielleicht haben Sie die eine oder andere Anregung mitgenommen. Das Team von Leben in Düsseldorf verabschiedet sich. Mein Name ist Jan Sting und wenn Sie die Beiträge der Sendung im Internet nachhören wollen, finden Sie unsere Homepage unter der Adresse www.lidwordpress.com. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.